Deutschlandfunk. Nachtradio. Herzlich willkommen zur zweiten Hälfte der Soundcheck-Revue mit Musik von der französischen Band Raoul Petit. Am Mikrofon ist weiterhin Michael Frank. Ce qui bouge dans une poignée de champignons, je dois swinguer entre les plombs, faut être mou sous la ceinture pour être si dur avec la nature. Laissez-nous tranquille, monsieur. Raoul Petit mit einem Song von ihrem aktuellen Album über die Gefahren von Spaziergängen in freier Natur. Am besten wäre es, sich dafür schusssichere Westen oder ähnliche Rüstung zuzulegen. Es könne nämlich passieren, dass man von einem Jäger abgeknallt wird, der einen mit einem Stück Wild verwechselt. Seinem Nachbarn haben sie neulich die Kuh erschossen und für eine Handvoll Pilze ist man gezwungen, durch Schrothagel zu tanzen. Man müsse schon ziemlich weich unter der Gürtellinie sein, um so hart mit der Natur umzugehen. Der Refrain formuliert eine einfache Botschaft an diese Sorte Jäger: Lassen Sie uns in Ruhe, Monsieur Buffalo Bill. Lassen Sie uns einen Deal machen. Wenn nicht, was bleibt dann noch übrig? Buffalo Bill erschien im Frühjahr dieses Jahres auf Raoul Petits 10. Album. Es heißt Yes Futur. Den Text von Buffalo Bill schrieben Sänger Carton alias Christian Picard und der Keyboarder Alain Nicolas. Die Musik ist von Gitarrist Marc Secaldi. Das alter Ego von Marc Secaldi ist Markus Fricky und unter diesem Namen agiert Secaldi, wenn er als musikalischer Leiter und Produzent von Raoul Petit tätig ist. Secaldi und Keyboarder Alain Nicolas sind auch schon seit 1988 Teil von Raoul Petit. Auch auf ihrem 10. Album präsentiert die Band diverse Musikstile zwischen Balkan, Groove, Reggae und Rock. Allerdings gibt es kaum noch Jazz-Rock-Passagen, die an Frank Zappa erinnern. Auch vielteilige, sechsminütige Mini-Opern sind auf Yes Futur und dem vorletzten Album von 2003 nicht mehr zu hören. Vielleicht das Resultat des Ausscheidens von Bandgründer Fred Tillard anno 2003, vielleicht aber auch nicht. Freundschaftliche Beziehungen zwischen Tillard und Raoul Petit bestehen aber weiterhin. Die Website von Raoul Petit präsentiert einen Link zu Tillards Band Fritz Kartoffel. Diese Band ist viel kleiner als das vielköpfige Raoul-Ensemble, Ein Album von Fritz Kartoffel gibt es bisher nicht, aber ein schönes Video ist im Frühjahr dieses Jahres erschienen. Mermaids in Oil heißt der Song. Die Stichwörter Fritz Kartoffel und Mermaids in Oil in der Suchmaschine ebnen den Weg zum Schau- und Hörvergnügen. Hier ist ein Walzer über Tränen und die Liebe. Aus dem Frühwerk von Raoul Petit komponiert hat das Chanson Fred Tillard, aufgenommen wurde es 1983. Sur les joues, la grosse bouboule qui vous étrangle et se coince dans votre cou, vivement que tout se termine, tout sauf l'amour, tout sauf l'amour. Vite, un peu d'air que je respire. Celui du cœur et des tripes réunies, le dernier souffle qui s'étouffe et se perd dans le conduit, car il faut bien que tout meure, tout sauf l'amour, tout sauf l'amour. Vite, un petit rouge et je me tire. Raoul Petit 1983 mit Chanson des Pleurs. Leider geizt die CD-Hülle mit Angaben darüber, wer die Sängerin ist, die da brilliert. Zu finden ist diese Exkursion in scheinbar traditionelle Chansonlandschaft auf einem Album mit Live-Aufnahmen aus den Jahren 1982 bis 88. Drei Sängerinnen werden auf der CD-Hülle erwähnt: Odile Avezard, Marilyn Marolani und Marjorie Savino. Einer von ihnen hat diese Chanson der Tränen gesungen und das ganz wunderbar. Momentan besteht die Band Raoul Petit aus 9 Leuten. Es gab aber auch schon Zeiten, in denen 11 oder noch mehr Menschen auf der Bühne waren. Als ich Christian Picard und Fred Triard 1996 in Paris traf, schätzten sie, dass in den bis dahin 19 Jahren Bandgeschichte schon 40 Musikerinnen und Musiker an Bord von Raoul Petit waren. Inzwischen dürften es noch mehr sein. Auf der Website von Raoul Petit sind die verschiedenen Besetzungen der Band witzig und liebevoll dokumentiert. Im nächsten Song beschwert sich jemand darüber, dass er unentwegt von jemandem beobachtet wird. Ich möchte, dass du das lässt, verschwinde, heißt es dann. Im zweiten Teil der Nummer ist dann von einem großen Kuchen die Rede und das scheint ein alpenländischer Gugelhupf zu sein. Fred Thiard erklärte das Ganze so. Zuerst wurde das Lied von Odile Avesard gesungen. Caton war in der Geschichte ihr Freund und sie sagt ihm, du willst den ganzen Kuchen haben, alles für dich haben, du frisst mein Leben auf. Hau ab! Als Odile die Band verließ, konnte keine der Chorsängerinnen mehr das Lied gut genug bringen. Jetzt singt das Caton. Du beobachtest mich die ganze Zeit. Willst du den Kuchen? Und plötzlich klingt das auch ein bisschen so, als ob man das zum Publikum sagt. Du willst den ganzen Kuchen essen? Eigentlich war der ja für mich gedacht. Aber weil du so guckst, da hast du ihn. Soweit Fred Thiard zum Inhalt des nächsten Songs Tu me regardes. Bleibt nur noch zu erwähnen, dass Caton, der Sänger, live bei dieser Nummer Kuchenstücke im Publikum verteilte. Und wenn das Publikum dann noch mehr haben wollte, holte Caton noch einen Kuchen und feuerte ihn in die Menge. Allerdings Kuchen mit Rasierschaum statt Sahne, der Garderobe wegen oder wegen der teuren Sitzreihen im Olympia von Monaco. Ce que tu veux, car dès que je te fuis, tu me suis. Je suis ce que tu suis et où que j'aille. Je sais que tu y es, yeah, c'est pas pareil. Ich habe eines großen Wunderkugel. Ein Big Gatto. Je crois ce que tu sais. Tu veux ce que je vois. Tu as envie du cake. Je n'ai pas besoin de wax. C'est c'est pas pareil. Je sais pas ce que tu t'imagines. Yo. Pouvoir manger tout le gâteau. Je sais pas ce que tu t'imagines. Yo. Pouvoir manger tout le gâteau. Baum nicht. Ich liebe Wurst und Schokolade mit vier und fünf Kartoffeln mit meinen Schwestern und meinem Bruder. Ich trinke Mineralwasser. Schlacken gut zum Ball. Bedeuten, dass ich so raulig bin. Ach, schön. Wunderbar. Prima. Klasse. Also. So. Salut, mot. trouverait nettement préférable que son mari soit respectable. Une carte ses autos torture les métros, les profanes en gravant son nom sur les carreaux. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Croyant que tous les météores sont des navires venus d'ailleurs pour l'emmener. Ils vont l'aimer. La seule façon de s'oublier, tu le caresses à ferraille. Et Gina pleure évidemment, elle est la femme d'un délinquant. Oui. La, la, la, la, la, la, la, la, et Gina croit assurément que ses enfants sont différents. Croyons que tous les météores sont des navires venus d'ailleurs pour l'emmener. Ils vont l'aimer. La seule façon de oublier Gina Caraille, ça fait râle. Et Gina pleure évidemment, elle est la femme d'un délinquant. Oui. Et Gina croit assurément que ses enfants sont différents. Non. Das war gerade eine Raoul Petit-Trilogie mit Musik aus den Jahren 1989 und 91. Los ging's mit einem Stück vom dritten Album der Band. Karai heißt es. Die Platte erschien 1989. Zu hören war daraus das Stück mit dem großen Kuchen, dem Big Gâteau. Tu me regardes heißt das Stück. All die Musik danach kam von dem 91er Album Moulet à la Louche. Zum Schluss der Trilogie gab's ein Lied über den König der Spatz. Das Spat kein reguläres Wort der französischen Sprache ist, weiß man spätestens dann, wenn man ohne Erfolg danach im Lexikon gesucht hat. Le Roi des Spatz porträtiert das Ehepaar Gino und Gina Caray. Er verdient sein Geld damit, Autos auszuschlachten und zu zersägen. Gina, seine Frau, hätte ihren Mann lieber etwas respektabler. Sie schaut in den Himmel und träumt, all die Meteore wären Raumschiffe aus der Galaxis, gekommen, um sie mitzunehmen und zu lieben. La seule façon pour oublier Gino Caray et sa ferraille. Der einzige Weg, Gino Caray und sein Eisenzeug zu vergessen. Auch das Intermezzo in deutscher Sprache ist von dem Album Moulet à la Louche aus dem Jahr 1991. Der kleine Raoul heißt die erfrischende Albernheit in zwei Akten. Deutsche Worte und Sätze tauchen immer mal wieder im Raoul Petit-Universum auf. Fred Thiard sagte dazu 1996, als ich jung war, habe ich meine Ferien bei Familien in Deutschland verbracht, um mein Deutsch zu verbessern. Das hat mir nicht unbedingt viel dabei geholfen. Ich kann nicht gut Deutsch, aber ich bin da gerne hingefahren. Ein paar kleine Sätze habe ich zwangsläufig behalten, ein paar Worte. Die klingen irgendwie musikalisch interessant. Ab und zu mixe ich deutsche, englische und französische Wörter zusammen. Manchmal lassen sich bestimmte Dinge nur schwer auf Französisch sagen, also taucht mitten in einem Satz ein englisches Wort auf, weil es besser klingt. Es macht einfach Spaß, mit Sprachen zu spielen. Soweit Fred Thiard über seine Texte, die er bis zu seinem Ausscheiden 2003 für Raoul Petit schrieb. Wie zu bemerken war, sind Raoul Petit und Humor ziemlich synonyme Begriffe, allerdings ist das groteske Szenario des nächsten Songs nicht unbedingt lustig. Ein Kind ist nach einem Sturz vom Balkon schrecklich entstellt und wird deshalb in der Schule von allen gemein behandelt. Von den anderen Kindern, vom Hausmeister und die Lehrerin schlägt ihnen auf Geheiß der Eltern mit ihren Stöckelschuhen. Hass und Rachefantasien sind die Folgen. Wenn er einmal groß ist, will der Held Zombie werden. Als lebender Toter werde er durch die Stadt wanken. Die Stadt wird von ihm zittern und sie wird bedauern. Die Armee wird auf ihn schießen, aber das kann ihm ja nichts anhaben. Hier sind Raoul Petit mit dem Titelstück des 95er Albums Tête de Crâne. Tête de crâne. je suis laid, laid, laid, extrêmement laid. Mais ce n'est pas possible d'être si laid. It is not possible to be so milk. Warum mich? Trinke mich. Milch, trinke Milch, nur mich. Warum Milch, trinke mich? Ich neid. Ich nicht. Ja, ist gut. Ist gut, Liz. Gut. Lessive. Extrêmement lessive. Was war les? Je pourrais laisser goûter les. Yves, Yves, tu viens. Die französische Band Raoul Petit geht's heute Nacht hier im Soundcheck vom Deutschlandfunk noch bis 3 Uhr. Das war gerade eine Trilogie mit Musik vom 95er Album Tête de Crâne. Los ging's mit dem Titelstück, danach gab's eine Miniatur mit englischen und deutschen Wortzutaten. Sie beginnt mit den Worten Unmöglich, so hässlich kann man nicht sein. Abschluss dieser Raoul Petit Trilogie war eine Spike Jones-artige Demontage von Mozarts türkischem Marsch, Nichts für Klassikliebhaber mit schwachen Nerven, nehme ich an. Die ganz spezielle Mischung aus Spektakel und Komplexität vom 95er-Album Tête d'Écran wurde 1998 auf Album Nummer 8 fortgeführt. Rire, c'est pas sérieux, heißt es. Hier sind zwei Szenen daraus. Zunächst eine Mini-Oper über einen Ritter, der mit einem Drachen kämpft. Natürlich gibt es auch eine Prinzessin, um die gekämpft wird. Sie tritt in diesem Lied in ihren Pyjamas auf. Leider verliert der Ritter den Kampf. Er überlebt zwar, aber mit der offenen Frage, wie es dann jetzt für den Ritter weitergehen soll, endet die Mini-Oper dann auch schon. Bleibt nur noch nachzutragen, dass der Ritterheld den Namen Tristan trägt. Dans une grosse grotte, de laquelle nul excepté moi ne peut le déloger. C'est un grand dragon et quiconque s'y frotte est cuit. Dieu m'en garde à la chaleur de ses trous de nez. Mon armure est dure, mes jointures bien graissées. Et j'espère le ciel m'entend d'éviter les brûlures. Pour vaincre la bébête, je dois avec hâte lui trancher qu'on me pardonne la bite. Sur son donjon aimerait qu'un preux champignon étoxie le dragon. Le roi affamé, la serviette autour du cou attend. L'assiette à la main que l'animal soit débité. Le chevalier a-t-il un pistolet, une baïonnette ou une massue? Non, le chevalier pourfend avec l'épée et se protège avec l'écu. Des flammes, l'homme frappe du fer. L'un combat pour sa dame, l'autre pour son affaire. C'est un slip en béton que porte le dragon, cousu en fil de plomb par l'empereur Cicéron. Et triste en plein ardeur, qui découvre la faille en sublimant sa peur, vient rompre la maille. Il voit jaillir l'objet au milieu des écailles. Esquive, frappe le biais et d'un seul coup le taille. Il croit avoir vaincu, mais son espoir s'effrite. À l'endroit incongru, il voit pousser 10 pignons. Ah, oh, 10 pignons. It's not possible, oh, tell me. 10 pignons. Suddenly, oh, une fonte en pignons. Oh, cavalier peut revendre l'épée, ou bien alors troquer l'écu. convolu, je n'y croirai plus. Père Noël convolu, je suis très très très déçu. Père Noël convolu, je n'y croirai jamais plus. Velu que tu es, poilu, je ne crains pas le moustachu. L'encore nu. Das war gerade eine Art Abrechnung mit dem Weihnachtsmann. Der Held der Geschichte legt sich jeden Abend im Pulcinella-Kostüm schlafen und er träumt davon, das Land des Weihnachtsmann anzugreifen, ihn in seinem Geschäftszimmer einzusperren und alle Geschenke zu klauen. Zu Weihnachten war nämlich in den Schuhen des Helden nie was Vernünftiges drin gewesen. Père Noël ist ein Track vom 98er Album Rire, c'est pas sérieux. 2003 erschien das nächste Raoul Petit-Album, Danton Culte heißt es. Hier ist die Schilderung einer besonderen Begräbnisfeier. Ein berühmter Präparator hat das Zeitliche gesegnet. Man macht sich auf den Weg zur standesgemäßen Beerdigung. Das Team, das hier aktiv wird, ist sich bewusst, dass kunstvoll präparierte Leichen in angemessenen Posen der Nachwelt erhalten bleiben sollen. Also beschließt man, den Leichnam des Präparators als eine Art Statue folgendermaßen zu präsentieren. Auf einer Kloschüssel sitzend, mit einer Klobürste bewaffnet und einer wunderbaren Rolle Klopapier in der anderen Hand. Ich persönlich kenne keine bessere Stellungnahme zu dem Werk des großen Plastinators aus der realen Welt, dessen Name mir gerade nicht einfallen will. J'ai trouvé le cutter. Un, deux, trois. C'est aujourd'hui les funérailles. Les funérailles du défunt taxidermiste. Celui qui aimait figer les dépouilles, les transformer en poussière trophée. Ce soir, nous allons rendre à notre fameux spécialiste l'hommage qui lui convient. De son corps raide et tendu, faisons une statue. J'en suis Dread Twist. We need a cat and a carving knife. Kiss up like butter. Take pity on his wife. Who wants shearing first? Don't chop it off. Pitié pour sa femme. This thing bloody mad. L'empaillage réside avant tout dans la mise en scène, les accessoires, une pose suggestive, l'ensemble assorti d'une plaque chromée. Yeah, chromée. Notre héros siégera sur une cuvette en porcelaine armée d'une mariette, d'un magnifique rouleau de papier toilette. Okay. Le pantalon sur les genoux. Stop it up! Knapp zwei Soundcheck-Stunden mit Musik der französischen Band Raoul Petit gehen so langsam zu Ende. Das war gerade Tuet Twist vom Album Danton Culte aus dem Jahr 2003. Im November kann man Raoul Petit in Frankreich auf Tournee erleben, zum Beispiel in Paris. Für unsere Breiten bleibt zu hoffen, dass dem Deutschlanddebüt Raoul Petits bei der diesjährigen Zapanale in Bad Doberan bald weitere Auftritte hierzulande folgen. Ich sage an dieser Stelle schon mal vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Michael Frank. Bis zu den 3 Uhr Nachrichten hier im Deutschlandfunk jetzt noch ein Track vom aktuellen Album Yes Futur. Tout est en mouvement heißt das Lied, alles ist in Bewegung. As I said, lit up by light. Installé dans mon confort moderne, j'attendais sans risque et sans peine ces paradis éternels que l'on me promettait. Combler le vide de mon ennui, comme si rien n'avait de prix avant l'effort ou le réconfort. Il est toujours temps de changer de route avant que ne s'installe le doute. J'ai perpété le lavabo et malgré mes habitudes,